Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserer Ursendung in der Reihe Kunststücke. Von August bis November 2015 erklang im Museum für Naturkunde Berlin unter dem Titel Echo, Echo, Sound Outside, Outside the Window eine Sound-Performance der norwegischen Künstlerin Aka Dolven. Die akustische Installation im historischen Vogelsaal, einem Magazin, das normalerweise für Besucher nicht zugänglich ist, durchzog den Raum mit einem vielstimmigen Soundpoem für Migration, Entwurzelung und Unsicherheit. Aus den auf Glasvitrinen montierten Lautsprechern führten die Stimmen von Schauspielern die Vogelexponate mit den Besuchern in einem Dialog. Echo, Echo war eines der Eröffnungsprojekte von Kunst, Natur, künstlerische Interventionen im Museum für Naturkunde Berlin mit der Kulturstiftung des Bundes. Zu dem auf 4 Jahre angelegten, kuratierten Modellprojekt, das die Sparten bildende Kunst, akustische Kunst, Musik und Literatur umfasst, werden internationale Künstler eingeladen, die in intensiver Auseinandersetzung mit dem Forschungsmuseum, seinen Sammlungen, Ausstellungen oder seiner Geschichte neue Werke erarbeiten, die dann aufgeführt oder temporär im Museum gezeigt werden. Das Naturkundemuseum beschreibt die Initiative wie folgt. Naturkundemuseen sind seit ihren Anfängen Orte, in denen Künstlerinnen und Künstler in den Prozess der Naturerforschung einbezogen waren. An der Seite reisender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sie die Geschichte des Lebens auf der Erde miterzählt, gezeichnet und gestaltet. Sie waren an der zeichnerischen Dokumentation von Sammlungen ebenso beteiligt wie an den Präsentationen von Natur im Ausstellungsraum. Das Projekt Kunst Natur eröffnet einen Experimentalraum für die Wechselwirkungen von Kunst, Museumspraxis und Naturforschung. Ziel ist es, die kommunikativen Grenzen zwischen Kunstraum und Naturkundemuseum probeweise zu überwinden, um neue Perspektiven auf Natur und museale Kultur zu eröffnen, wissenschaftliche Objekte in ein anderes Licht zu rücken und Räume naturkundlichen Wissens neu zu kartieren. Zudem wird untersucht, unter welchen Umständen künstlerische Interventionen zum Organisationslernen und zur Generierung von Neuheit beitragen. Zurück zu unserem Kooperationsprojekt, der Sound Performance von Aka Dolven. Die erfährt eine Weiterführung unter Einbeziehung des Poems Echo, Echo, wo soll ich fliegen, in dem Hörstück von Gabi Hartl. Als Kuratorin des Bereichs akustische Kunst, Klangkunst ist sie zuständig für die laufenden Hörfunk-Hörkunstprojekte des Museums, begleitet aber auch seit Jahren die Arbeiten der Aka Dolven, die sich genreübergreifend zwischen Malerei, Video und Film bis hin zur akustischen Sprach-Sound-Installation bewegen. In ihrem Hörstück verschränkt sie Recherchen und Selbstreflexionen der Künstlerin, die Soundperformance, das Soundpoem mit Texten zeitgenössischer Entdecker und Praktiken der Exponatenbenennung. Vor unserer Ursendung des Hörstücks noch ein Hinweis auf die Anschlusssendung En Passant, die mit Kunstkopf-Stereophonie aufgenommen wurde. Das heißt, wir empfehlen Kopfhörer. Echo, Echo. Wo soll ich fliegen? Ein Hörstück nach der gleichnamigen Soundperformance der Künstlerin Aka Dolven von Gabi Hartl. Wie eine Forscherin bricht die Künstlerin Aka Dolven auf und reist im Februar 2015 ins Museum für Naturkunde in Berlin. Im Rahmen des Pilotprojektes Kunst Natur ist Dolven eingeladen, einen fremden, künstlerischen Blick auf das Haus zu richten. 1. Aufbruch. Setting out. Did you eat last night? Warum sind wir hier? Wo soll ich fliegen? Last night, who slept next to you? He was next to him. She was next to her. He wasn't next to me. Ah. Ich habe schon oft Gelegenheit gehabt, jüngeren Freunden einen Rat zu erteilen, den auch keiner befolgen mochte. Ich würde, sagte ich ihnen, wenn ich von einer wissenschaftlichen Reise zurückkehrte, über die ich berichten müsste, in der Erzählung derselben den Gelehrten ganz verleugnen und nur das fremde Land und die fremden Menschen oder vielmehr nur mich selbst in der fremden Umgebung dem teilnehmenden Leser zu vergegenwärtigen trachten. Und entspräche der Erfolg dem Willen, so müsste sich jeder mit mir hinträumen, wo eben uns die Reise hinführte. Adelbert von Chamisso. Ich glaube, dass die Naturwissenschaften grundsätzlich sich befreien müssen. Professor Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde in Berlin. Mein Hauptinteresse gilt eigentlich, die Institutionen dabei zu begleiten bei einer Öffnung ihrer Häuser. Bei einer Öffnung ihrer Häuser. Und das betrifft eigentlich alle Häuser. Von dem kleinsten Stadtmuseum am Oderbruch bis zu dem fabelhaften Naturkundemuseum. Hortensia Völkers, die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung, über die Verschränkung von Wissenschaft und Kunst. Natürlich sind die Naturwissenschaften die Leitwissenschaften durch die industrielle Revolution. Aber ob das zu einem besonders lebenswerten oder auch nachhaltigen Leben geführt hat, ist eben halt eine ganz andere Frage. Seit Jahren bin ich immer dort aufgetaucht und gefragt, ob sie was machen wollen mit Kultur. Und das war aber dann eben keine Priorität. Und irgendwann kam dieser herrliche Leiter, der Herr Vogel aus London. Der hatte das erfahren in dem Natural History Museum. Ohne eine Störung der Umwelt gibt es eigentlich keinen Selektionsdruck. Das heißt, wir müssen uns ständig weiterentwickeln und wir brauchen dafür Herausforderung, Stimulation und Kraft von außen. Und der hatte es erlebt. Und hat einen ganzen Bereich kreiert, der um diesen Bereich Kulturwissenschaft, Kunstwissenschaft sich kümmert. Das ist für einen Naturwissenschaftler nicht das, wie man ausgebildet wird, wie man mit Emotionen und der Ansprache durch Emotionen umgeht. Und von daher brauchen wir auch in dieser Beziehung Unterstützung und die finden wir ganz hervorragend durch dieses Programm. Und das ist ja die Hauptsache bei der Kunst, dass man es irgendwie erlebt haben muss, weil es so schwer ist zu beschreiben. He was next to him. She was next to her. He wasn't next to me. Was it good? Was it cold? Did she tell you something? Java 1823. Neuroman 1854. When did you leave? Ja, sie ist schon von Thought Pencil. Writing or drawing. Line. Wenn wir eine kulturelle Metamorphose am eigenen Leib erleben, empfinden wir den Übergang als dramatisch. Menschen, die in eine fremde Kultur geworfen werden, erfahren etwas, das mit dem Leiden eines Schmetterlings vergleichbar ist, dessen Körper sich im Verlauf seines Lebens mehrmals auflöst, zersetzen und erneuern muss. Rebecca Solnit, Field Guide to Getting Lost. It's okay. No worries. I'll wait on the other side. Warum sind wir auf dieser Seite? Was it bad? Was it love? Warum waren wir da? Ich konnte doch fliegen. Warum sind wir immer noch hier? Lofoten, February 28th, 2015. How do I enter a new space? Sehen hat mit Denken zu tun, sagt John Cage. Du musst neu schauen, neu denken. Offen sein. Seeing new, seeing again. Seeing is about thinking. That's what he said, John Cage. It's all about finding balance in life. From one balance into another. A transformation. Is that art? Das war jetzt von Kant, oder? All die Stimmen in deinem Kopf. Secrets. The whole country has secrets. Warum sind wir hier? Soll ich fliegen? Vielleicht steckt etwas von einer Abenteurerin in ihr. Abenteuerlust, wie bei vielen Forschungsreisenden der Geschichte. Ein Menschentypus, der sich immer wieder neu erfindet, indem er sein in der eigenen Kultur festgeschriebenes Wesen in die Zeit und den Raum hin erweitert. Auf Feldforschungsreisen ist das ohne Überlebenstechniken kaum möglich. Doch liegen diese jenseits der bloßen Fähigkeit zum Aufspüren von Beute, zum Jagen oder zur Orientierung und Navigation in geografischen Gegebenheiten und Gewässern. With a naked mind. Die eigentliche Schwierigkeit, die wahre Kunst des Überlebens, ist subtiler. Unabdingbar ist eine elastische Psyche, die Bereitschaft, sich mit dem auseinanderzusetzen, was als nächstes auf einen zukommen mag. Extreme Erlebnisse pointieren die Übergänge, die es in jedem Leben gibt. Phasen, in denen man aufhört, der zu sein, der man vorher war. Auch wenn dies im normalen Leben oft nicht so dramatisch verläuft, kennt eigentlich jeder diese Reise vom Nahen zum Fernen. Mal wird man durch einen alten Freund, mal durch ein Foto oder einen Brief von früher darauf aufmerksam, dass es den Menschen, dem all das einmal wichtig war, nicht mehr gibt. Ohne es zu merken, hat man endlose Weiten durchquert. Das Fremde ist vertraut geworden und das Vertraute, wenn nicht gerade fremd, so doch zumindest sperrig und unbequem. Wie ein altes Kleidungsstück. Rebecca Solnit, Field Guide to Getting Lost. Did you do it? I thought you stayed. You did not answer. You did not sound. You did not sing. You did not shout. Did it hurt to lie? Asunción, 1788. Halma Kehre, 1854. Halam Arfak, 1874. Sorong, 1854. I wonder. Ich schaute freudiger Tatkraft mir bewusst in die Welt, die offen vor mir lag, hinein. Begierig in den Kampf mit der geliebten Natur zu treten, ihr ihre Geheimnisse abzuringen. So wie mir selber in den wenigen Tagen bis zu meiner Einschiffung. Chamisso, Reise um die Welt. London, April 26, 2016. When I think about that space now that the project is done, I'm the one flying around in the world. Es gibt Menschen, die nicht automatisch irgendwo fest verankert und zu Hause sind. Das wissen wir. Einige unter ihnen können sich stattdessen sehr gut ins Fremde einfühlen. Du erinnerst dich an einen früheren Kontakt mit dem Museum, der lange zurückliegt. London, April 20th, 2016. When I saw all those forgotten or hidden birds, I was reminded of that moment in time, 1990, when I borrowed a bird from the museum many years ago, for a film. I want to place it back up in a tree. Wie du kurz nach der Maueröffnung ein Vogelexponat ausgeliehen hattest für eine Arbeit. Und jetzt hast du dem Staunen über den immensen Reichtum der Sammlung eine weitere Form gegeben. Augenfällig ist, dass das Bedürfnis, innere und äußere Grenzen zu überschreiten, eine emotionale Konstante zu sein scheint, die die Berichte vieler europäischer Forscher seit dem 15. Jahrhundert einfärbt. Was die Reisenden lockte, war ein unbestimmtes Versprechen hinter dem Horizont. Der belebende Hauch neuer Möglichkeiten. Das Glück, einen unbekannten Raum zu betreten, ihn zu untersuchen, zu beschreiben, zu prägen und zu bezeichnen. Auffallend auch, dass der historische Forscher immer auch ein wenig Künstler und Erzähler ist, dessen Wesen den Gegenstand der Forschung mitbestimmt. Warum sind wir hierher gekommen? Wings can break. Wings do break. Wings don't fall off. Wings are ripped off. Wings can be stolen. Will you die vertical? Do you sleep vertical? I think what I think. Ich denke, was ich denke. Celebes, 1825. Wo sich ihm ein weiterer Wirkungskreis zu eröffnen scheint. 1860. Voller Lust und Hoffnung. Voller Tatendurst kommt er hin und muss zunächst erfahren, dass die Hauptaufgabe, die er zu lösen hat, darin besteht, sich so unbemerkbar zu machen, so wenig Raum einzunehmen, so wenig da zu sein als immer möglich. Er hat hochherzig von Kämpfen mit den Elementen, von Gefahren, von Taten geträumt und findet dafür nur die gewohnte Langeweile und die nie ausgehende Scheidemünze des häuslichen Elends. Ungeputzte Stiefel und dergleichen. Meine nächste Erfahrung war eben auch nicht ermutigend. Adelbert von Chamisso ist ein heute nicht unumstrittener Naturforscher und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, dem allerdings Charles Darwin bescheinigte, the justly distinguished naturalist zu sein, der zu Recht berühmte Naturkundler. Seinen Traum aufzubrechen und in der Fremde zwar seinen Schatten zu verlieren, dafür aber 7-Meilen-Stiefel zu gewinnen, hatte Chamisso in der wundersamen Geschichte von Peter Schlemihl aufgeschrieben. 2 Jahre später gab es für den Autor dann tatsächlich den einschneidenden Neuanfang. Von 1815 bis 1818 reiste er auf einem Expeditionsschiff mit und sammelte Exponate für das 1810 in Berlin gegründete Museum für Naturkunde. Wer mich teilnehmend auf der weiten Reise begleiten will, muss zuvörderst erfahren, wer ich bin, wie das Schicksal mit mir spielte und wie es geschah, dass ich als Titulargelehrter an Bord der Rurik stieg. Die Weltereignisse vom Jahre 1813, an denen ich keinen tätigen Anteil nehmen durfte, ich hatte ja kein Vaterland mehr oder noch kein Vaterland, zerrissen mich wiederholt vielfältig, ohne mich von meiner Bahn abzulenken. Ich schrieb in diesem Sommer, um mich zu zerstreuen und die Kinder eines Freundes zu ergötzen, das Märchen Peter Schlemihl, das in Deutschland günstig aufgenommen und in England volkstümlich geworden ist. Da kam mir zufällig einmal bei Julius Eduard Hitzig ein Zeitungsartikel zu Gesichte, worin von einer nächst bevorstehenden Entdeckungsexpedition der Russen nach dem Nordpol verworren Nachricht gegeben ward. »Ich wollte, ich wäre mit diesen Russen am Nordpol«, rief ich unmutig aus und stampfte wohl mit dem Fuß. Hitzig nahm mir das Blatt aus der Hand, überlas den Artikel und fragte mich, »Ist das dein Ernst?« Was Chamisso später in seiner »Reise um die Welt« zu Papier bringt, ist kein wissenschaftlicher Bericht, auch wenn er umfassend schreibt, präzise, geradezu enzyklopädisch. Er färbt seine Texte atmosphärisch ein und liefert so etwas wie ein Selbstporträt. So möchte er seine Leser fesseln mit einem Reisebericht, der rein menschlich und ein Kapitel aus seinem Leben ist. Eine Erzählung von allem Wissenschaftlichen frei, nur der Mensch unter Menschen. Wo hast du geschlafen? Schläfst du im Liegen? Du warst nicht da. Schläfst du nebenan? Ich schlafe jetzt alleine. Hast du was gebaut? Wie schläfst du? Ich schlafe nicht. Wo kommst du her? Ich denke nicht so wie du. Lofoten, March 26, 2015. Nice, ne? New snow. Das erste, was kommt bei einer Blume. Something new. Nur grüne Illusion. Like something green. Dazu weiß und grau. Ohne Blumen zu malen, aber trotzdem das Leben und die neuen Richtungen mit einschließen. Ein Knopfgefühl, würdest du auf Norwegisch sagen. Das ist der Anfang. Wenn etwas herausspringt aus einer Blume und tschuck macht. Du hast dieses Gefühl von etwas ganz Frischem. Wenn etwas anfängt. Lofoten, March 28, 2015. Without shadow. With shadow. Without shadow. With shadow. Ich breche auf, wie so oft, immer wieder. In unbekanntes Terrain. Das ist mein Job als Künstlerin. Diesmal werde ich wieder reisen. Nach Berlin. In ein Naturkundemuseum. Ich werde Zeiten und Räume erkunden. Neue Menschen treffen. Und ich werde den Spuren längst verstorbener Menschen folgen, die gereist sind. Angetrieben von Neugier, Ängsten, Leidenschaften. Ich werde ihre Schriften sehen und die Tiere, die sie mitgebracht haben, nach Europa. Ich werde versuchen, die Menschen von damals zu verstehen. Ich folge ihnen im Kopf. Barbusi, 1825. Mexiko, 1788. Kafferland, 1789. Du riechst anders. Bist du geflogen? Hat das jemand gesehen? Macht nichts. Don't worry. Time is thin. Ich habe Angst. Hast du Hunger? Hast du jemand gesehen? Hast du Durst? Was hast du da? Ein kleiner Falke kam an unseren Bord und ließ sich mit Händen greifen. Das Feuerland, das uns am 19. Januar 1816 im Angesichte lag, ist ein hohes Land mit sehr zackigen, nackten Gipfeln. Im westlichen, innerlichen Teile lag stellenweise Schnee auf den Abhängen. In der Nähe des Kap San Juan waren die Tange am häufigsten, und unter ihnen schwamm im Meer ein zweifelhaftes Wesen, Tier oder Pflanze, das unsere Neugierde reizte, ohne dass wir seiner habhaft werden konnten. Zahlreiche Albatrosse schwammen um das Schiff, es ward auf mehrere geschossen. Aber das Blei drang durch den dichten Federpanzer nicht durch. Chamisso, Reise um die Welt. Wie hat das gerochen? Ich war blind. Erzähl, hast du was gesehen? Ich wollte nichts sehen. Ich habe nie was gehört. Mein Hals ist länger als deiner. Deine Füße sind klein. Ich denke nicht so wie du. Ich konnte nicht fliegen. Versunken im Anschauen der kapverdischen Inseln, auf denen meines Wissens noch kein Naturforscher verweilte, mochte ich träumen, es sei mir vorbehalten, sie einst zum Ziele einer eigenen Reise zu machen und, was dort noch für die Wissenschaft zu tun sei, zu leisten. Boten brachten uns Kunde von dem Lande, das uns 5,5 Grad im Osten lag. Am 15.11.1815 setzte sich ein schön rot befiederter Landvogel auf unseren Bugspriet nieder und flog dann von uns weg. Am 16. umkreisten uns 3 Reiher, von denen einer, der sich auf das Schiff setzen wollte, ins Wasser fiel. Die anderen setzten ihren Flug fort. Am 17. verfolgte uns vom Morgen eine Ente, die am Mittag geschossen ward. Annas Sister Forsk. Endlich zeigte sich am 18. eine andere Ente. Lofoten, March 29, 2015. I read, I discover. Du entdeckst in historischen Forschungstagebüchern, wie Unruhe und Begeisterung im Anblick des Neuen die Sprache einfärben. I discover the way historic researchers and travelers colored the diaries. Wie sie Literatur wird. Besonders deutlich erlebst du das bei Chamisso, dem Künstlerforscher. Their passion, that's what flavors the records. Wie war das? Was hast du gesehen? War das gut? Labrador 1758. Neupommern 1854. Viele Menschen glauben, das große Zeitalter der Entdeckung und Benennungen von Arten sei vorüber. Im Gegenteil, wir befinden uns mitten in ihm. In jedem Jahr werden auf der Erde mehr neue Arten entdeckt und beschrieben als jemals zuvor. Michael Ohl, Die Kunst der Benennung. 2. Innenräume. Spaces inside. Not all is good. Not all is bad. All is bad. All was bad. Gray is beautiful. White shadow. Gray shadow. Black shadow. Time is thin. Life on its head. Yeah, my nervous system is like it switches to madness in course to itself. The senses which are normally dominated. Lofoten. April 26, 2015. Bald breche ich auf, doch noch ist alles unklar. When were you last wrapped in complete darkness? Die Ungewissheit fühlt sich an. The kind of utter darkness that has an almost physical feel to it. Odd, but strange enough, oddly comfortable. Als umhüllte mich eine dunkle Masse. A sensation, almost, of being stuck in a two-dimensional space. Merkwürdig. Ein bisschen unangenehm. Like an unknown liquid material with no smell. Fast so, als seist du irgendwo festgeklemmt, in einem zweidimensionalen Raum, gegen eine Wand gedrückt, eine Mauer. Your nerve system instantly switches to emergency. Als würde eine Masse dich umschließen. Flüssiges Wachs. The senses, which are normally dominated by the visual. Die Sinne kommen dir zu Hilfe. Du streckst deine Fühler aus. Here, at first glance, is nothing. Dehnst dich aus im Dunkeln. This space surrounds you in a different way. Die Zeit ist dünn. White shadow, gray shadow, black shadow. The future is mine. Du bist produktiv verunsichert. Du fängst ganz von vorne an. You start from scratch. Anregend. Aufregend. Walk on someone. Walking one. Walking two. Walk on something. And walk on. Andai, 1892. Mokor, 1863. Ost Indian, 1781. Lofoten, April 26th. I am a mental traveler. Bewegst dich wie Sound durch die Luft. Moving like sound, traveling on air. How do I do that? I travel light. Du reist ohne Gepäck. You are not so warm. Are you dead? You are not so cold. I was told the man did not see you. Hat er geschlafen? Schläfst du gut? How did you make love there? Did they see you? Did they hear you? Was ist mit der Mauer? Your feet are small. The border was red. Wir machen keine Reise, eher machen Reisen uns, schreibt Matthias Glaubrecht über Chamisso. Die lange Reise wird aktiv in uns und sie birgt auch Gefahren. Im Spiegel einer komplett fremden Umgebung entstehen verzerrte Echos im Inneren der Protagonisten. Man ist nicht mehr der, als der man in See gestochen ist. Das 19. Jahrhundert spiegelt diese Selbstkonstruktionen der Selbstauflösung in fantastischen Geschichten. Nach einer glücklichen, doch für mich sehr beschwerlichen Seefahrt erreichten wir endlich den Hafen. Sobald ich mit dem Boote an Land kam, belud ich mich mit meiner kleinen Habseligkeit und durch das wimmelnde Volk mich drängelnd ging ich in das nächste geringste Haus hinein, vor dem ich ein Schild hängen sah. Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihls wundersame Geschichte. Auch wenn Chamisso beteuert, er habe sein Märchenschreiben und wissenschaftliches Schreiben stets getrennt, ist sein Reisetagebuch doch eine Fundgrube der emotional gefärbten Nacherzählung. Over the wall into something. Think. Thing. Thinking thing. Tingling. Beep. Give me for one day only. Just another view. Just another day. Just another love. Just another body. Just another puberty. Just a home. Einfach, oder? Just another chapter. Wie erschrak ich, als ich den Mann im grauen Rock hinter mir her und auf mich zukommen sah. Ich sah ihn voller Furcht und Stier an und war wie ein Vogel, den eine Schlange gebannt hat. Er nahm nach einem Augenblick wieder das Wort. Während der kurzen Zeit, wo ich das Glück genoss, mich in Ihrer Nähe zu befinden, habe ich, mein Herr, einige Mal, erlauben Sie, dass ich es Ihnen sage, wirklich mit unaussprechlicher Bewunderung den schönen, schönen Schatten betrachten können, den Sie in der Sonne und gleichsam mit einer gewissen edlen Verachtung und ohne selbst darauf zu merken von sich werfen, den herrlichen Schatten da zu Ihren Füßen. Verzeihen Sie mir die freilich kühne Zumutung. Sollten Sie sich wohl nicht abgeneigt finden, mir diesen Ihren Schatten zu überlassen? Er schwieg, und mir ging's wie ein Mühlrad im Kopfe herum. Was sollte ich aus dem seltsamen Antrag machen, mir meinen Schatten abzukaufen? Er muss verrückt sein, dachte ich. Doch das Angebot des Herrn in Grau ist zu verlockend. Ein Säckchen, in dem die Goldstücke nie versiegen. Schlemihl willigt ein in den Handel und ist von nun an ein Fremder unter den Menschen. Bis er mit Hilfe magischer 7-Meilen-Stiefel Naturforscher wird. Out of time. Out of space. Out of season. Out of balance. Strong wings. They have strong wings. They have very strong wings. It's all right. Don't worry. Am I brave enough? Jede Wand ist eine Tür. I will cross the border soon. Guten Flug. Was verleiht Stabilität im Fremden? Das genaue Hinschauen, Untersuchen, Einordnen des Unbekannten und sein Verankern im Bekannten. Insbesondere die ideenreiche Erfindung neuer wissenschaftlicher Namen für neu entdeckte Tierarten ist ein freudvoller Akt der Taufe. Die der Benennung innewohnende Befriedigung rührt nicht zuletzt daher, dass die Benennung für die Ewigkeit geschieht. Zumindest so lange, wie Menschen über Natur reden. 3. Die Welt, die Form und die Namen. Shaping the world through words. Natur ist kompliziert. All unsere Bemühungen, ihre Elemente und Phänomene zu erfahren und zu verstehen, werden durch das Wort geleitet. Michael Ohl. Am 16. März 1816, in einer Entfernung von mehr als 17 Grad, beiläufig 1000 Meilen, von dem nächsten bekannten Lande, der amerikanischen Küste, ward ein Vogel im Fluge beobachtet, der für eine Schnepfe gehalten wurde. Wir sahen am 24. die ersten Tropenvögel, diese herrlichen Hochsegler der Lüfte, die ich mich fast nicht erwehren kann, Paradiesvögel zu nennen. Am Morgen des 25. verkündeten uns über dem Winde von Salas y Gomez Seevögel in großer Anzahl, Pelikane und Fregatten, diesen ihren Brüteplatz, an welchem wir mittags vorüberfuhren. Berlin, May 5th, 2015. Finally, I'm here. But where exactly am I? Das Meer blau, der Himmel bedeckt. Alles lebensleer wie in keinem anderen Meerstrich hier. Kein anderer Vögel als Tropikvögel. Das Meer war blau, der Himmel bedeckt. Alles lebensleer wie in keinem anderen Meerstriche. Keine anderen Vögel als Tropikvögel. Ihr Flug ist hoch, ihr Geschrei durchdringend. Man hört sie oft, ohne sie sehen zu können. Oft vernimmt man ihre Stimme zur Nacht. Chamisso. Adelbert von Chamisso. Reis um die Welt. Did you see something? What did you eat? Was the food good? Did you find the color? All was black and white. How did you make love? Don't do it. It's okay. No worries. I like your color. Die Welt liegt unter mir. Kästen um Kästen, Vitrinen um Vitrinen. Das Naturkundemuseum als Mikrokosmos der Welt beherbergt Millionen Individuen. Aber keines von ihnen steht für sich allein. Sie alle tragen einen Namen. Phoenicurus erythrogaster grandis, 1840. Motacilla tubecula, 1758. Laravivora brunea, 1837. Anthus campestris, Brachpieper. I am still reading books to do with the museum. It seems that today too, scientists are dreaming. Bilder prähistorischer Landschaften entstehen beim Klang ihrer Namen vor dem geistigen Auge. Und man fühlt sich als Geheimnisträger, als Wissender. Motacilla phoenicurus, 1790. Aus der Mark. Corvus melanops, 1790. Aus Adelaide. Anthus montanellus, Bergpieper. Wir hatten in den nächsten Tagen häufige Windstillen mit Windstößen abwechselnd und erreichten am 4. Mai 1816 beiläufig unter 7 Grad 30 Minuten südlicher Breite den wirklichen Nordostpassat. Wir sahen in den folgenden Tagen viele Seevögel, morgens dem Wind entgegen, bei Sonnenuntergang mit dem Winde fliegen. Die kleine Seeschwalbe Sterna stolida ließ sich wiederholt auf dem Schiffe fangen, und wir entließen etliche, denen wir auf pergamentenem Halsbande den Namen des Schiffes und das Datum mitgaben. Es möchte für ein Schiff eine Freude sein, einen solchen Boten in diesem weiten Meerbecken wieder aufzufangen, ließ sich doch in der chinesischen See ein Pelikan an Bord der Rurik greifen, der von unserer Konserve der Eglantine kam, wo er sich schon in die Gefangenschaft begeben hatte. Enante Lugens Varie aus Assuan in Ägypten, Psittirostra Psittacea von den Sandwich-Inseln, Chloridops Kona ext ext extinct, ausgestorben. Wie durch einen geheimen Zauberspruch gewähren die Namen Einlass in die Welt der ausgestorbenen Riesen. So öffnet sich mit dem wissenschaftlichen Namen nicht nur das Bühnenbild eines lebenden Organismus in seiner ihm eigenen Umwelt, man betritt auch die Welt der Wissenschaft. Der Artname vermittelt Autorität und Wissen, er strukturiert die lebendige Umwelt nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten. Ein wissenschaftlicher Artname ist damit Kulminationspunkt einer ganzen Palette von Empfindungen und Konnotationen, von Wissen und Interpretation. Die Welt liegt unter mir. What do I do with the world? I write in the air, with a pencil. Ich zeichne, in die Luft mit der Feder. What do I do with the sky? Names, many names. And dates, many dates. Namen, Orte, Daten. More Latin names. Du erfährst, dass ein Datum den Zeitpunkt der Taufe bezeichnet, nicht den Tag des Fundes. I wonder, did you exist before you had your Latin name? Das überrascht dich. Und du denkst, wer warst du, bevor du einen lateinischen Namen hattest? Die Etiketten in zierlicher Handschrift und haltbarer Tinte. Oder exakt getippt. Schwarze Zeichen auf weiß. Akzente, die dem Fluss der Bilder eine Struktur geben. Wir haben es bei biologischen Arten also offenbar mit Systemen zu tun, deren Mitglieder durch einen historischen, potenziellen oder realen Fortpflanzungszusammenhang miteinander verbunden sind. Können wir deshalb sagen, dass die Arten Individuen sind? Michael Ohl, Die Kunst der Benennung. Berlin, May 17th. How can I explore beyond the material statement? How can I go beyond mere observation or what is considered factual? Du fragst dich kurz, darf ich das? Looking at all those specimens in the vitrines with the foreign given you names, I think of living creatures migrating into unknown regions. Deine eigene Sprache auf diese Forschung übertragen? Leider hat der Individuumsbegriff gerade in der Biologie eine spezielle Bedeutung. Nämlich der Alltagssprache entsprechend als organismisches Einzelwesen. Charles Darwin ist fraglos ein Einzelwesen. Der eine Gartenrotschwanz, der gerade auf dem Apfelbaum sitzt, ebenso. Und gleichfalls die Wespe auf dem Pflaumenkuchen. Deine Entscheidung? Du darfst es. Bring deine Gedanken in eine Form. Was dich zum Beispiel fesselt, ist all dieses Hin und Her. Diese weiten Reisen, bis die Vögel hier angekommen sind. Viele Zugvögel sind darunter. Migratory Birds, sagt man auf Englisch. Wie viele Lebewesen sind sie unterwegs, ziehen in andere Teile der Welt? Eigene Texte kommen dir in den Sinn. Out of place, out of tune, out of time, out of future, out of season, out of balance, out of all, out of sight, out of reason, out of place, out of sight, out of core. Out of place. Out of tune. Out of time. Out of future. Out of season. out of balance. Out of all. Out of sight. Out of reason. Out of place. Out of sight. Out of core. Ich versuche, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen mir und diesem Raum, in dem ich mich bewege. Again and again in life, I'm looking for balance. Social balance, political balance and personal balance. Zwischen Forschung und künstlerischer Schöpfung. Ich denke an das Grundsätzliche. Leben, essen, lieben, fliehen, fliegen. Deplatziert? Verstimmt? Aus der Zeit gefallen? Ohne Zukunft? Altmodisch? Aus dem Tritt? Mit nichts im Einklang? Außer Sichtweite? Deplatziert? Ohne Verstand? Außer Sichtweite? Ohne Mitte? 4. Das Umfeld. Making things out of surroundings. Der blitzende Schlüssel an einem großen Schlüsselbund dreht sich im Schloss. Ein Warnlicht blinkt. Schnell hinein in den Erwin-Stresemann-Saal, das historische Vogelsaal-Magazin. Ist man nicht flink genug, schrillt die Alarmanlage los. Denn hier lagern Schätze. Die Künstlerin geht durch einen weitläufigen, lichten Raum, gebaut im späten 19. Jahrhundert. Beidseitig liegen große Fensterfronten, gestützt ist er durch kannelierte Eisenträger. Der Saal überstand fast unverändert mehrere politische Systeme und ist atmosphärisch angereichert durch die Spuren der Zeit. Stuck bröckelt von der Decke. Der Boden? Terrazzo. Da ein Zickzackriss. Er klafft fast die halbe Saallänge entlang. Plötzlich wirkt der Boden wie eine topografische Landkarte mit dem St. Andreasgraben. Die Strecke des elektrischen Lichts zwischen dem oberen Abschluss der langen Glasschränke und der Decke. Helle Streifen zur Orientierung, wie reflektierende Fahrbahnmarkierungen, nachts auf der Autobahn. Berlin, May 17th, 2015. With a naked mind, I grope through the historic rooms. The ground becomes my sky. The sky becomes my ground. The Amazon carries a shadow of the arrow. Ich sage das jetzt. I lived. I shall live. The wings are here, are mine. Use your wings. Use wings now. I use my wings at the moment. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't get better. Das Sammlungsmobiliar selbst ist beeindruckend. Eine kleine Kulturgeschichte des funktionalen Handwerks, sowie die Luft im Raum von der Geschichte der Konservierungsmethoden in 300 Jahren Sammlungspraxis erzählt. Ich gehe von den Glastüren weg und bewege mich zwischen Schränken mit blickdichten Türen. Wunderbar gearbeitete Metallbeschläge. Beschriftet mit Wörtern, Codes und Systemen, die von Kenntnis und Engagement der Forscher zeugen und von ihrem Wissen um die Bedeutung des Details. Hinter den verschlossenen Holztüren werden tausende Belger in diesen Schubladen gelagert. In kleinen Holzfächern nebeneinander. Wunderschön farbige oder graubraune, ausgestopfte Tiere. Wie liebevoll behandelt und abgelegt, denkst du. Und wie ästhetisch der Tod hier ist. A chapter. Chapter one. Chapter done. Archived. Filed away. Job done. Archived happiness. Happiness. Happiness a minute ago. Während unseres Aufenthaltes auf Unalaska schossen die Aleuten Vögel und balgten sie für uns aus. Das Berliner Museum verdankt Herrn von Kotzebue und seinem Eifer für die Wissenschaften die beträchtliche Sammlung nordischer See- und Raubvögel, die es von mir erhalten hat. Ohne die Hilfe des Kapitäns und die Befehle, die er geben ließ, hätte ich hier für die Ornithologie wenig getan und gesammelt. Zumal, da ich meine englische Doppelflinte dem Gouverneur von Kamtschatka überlassen. Ein paar große Kisten Vogelbälge wurden zu Unalaska gepackt. Wann überhaupt während des Verlaufes der Reise meine Koje sich mit Gesammeltem überfüllte, ließ der Kapitän Kisten machen, die er wohl verpackt, vernagelt und verpicht in Verwahrung nahm. Still the same long day, May 17th, 2015. The people I met who daily use the vitrines and boxes are scientists. Du hast großen Respekt vor den Wissenschaftlern und der ganzen Geschichte ihres Faches. They are so skilled. My deepest respect for their scientific work. But by moving around in their space without their skill, I discover and feel something else. Aber du spürst auch, wie die Wirkung des Raums auf dich übergeht. Und du denkst, dass etwas anderes erzählt werden will. Something I possibly can question in the middle of this enormous wealth of data and knowledge. Du kannst der Fülle an Informationen und Wissen vielleicht etwas hinzufügen, indem du Schichten einfängst, die du unausgesprochen hier vorfindest. What is your favorite bird? Why? The animals here in the building come from all over the world. But most of the people who worked here when the Berlin Wall was still up could not travel all over the world. How curious, I wonder. Du hast selbst hier gelebt, in Berlin, von 1987 bis 1997. In dieser wichtigen Zeit, als sich alles veränderte. Und du warst oft im Naturkundemuseum, damals. All das fließt in dieses Werk mit ein. I came from outside, with my way of seeing and thinking. Over time, everything melted more and more into one. Du bist Künstlerin, keine Wissenschaftlerin. Deshalb kannst du Themen anschneiden wie: Was gab's zum Abendessen? Wie war das mit der Mauer und der Grenze? Wie ist das, wenn man fliegt oder fliehen muss? Those amazing people working there, often lifelong, under the same roof with a specimen. Du kannst emotionale Dinge anschneiden. Grundsätzliches und existenzielles Verdichten. Ich bin keine Dokumentaristin. As an artist, is this my position? I'm not making a documentary or scientific work. In meinem Text fließen Geschichten und Eindrücke zusammen. Doch ich bin vorsichtig. Du warst nicht da. Schläfst du nebenan? Ich schlafe jetzt alleine. Hast du was gebaut? In den Vitrinen diese dicht gedrängten Gruppen. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man meinen, sie wären in einem Schwarm dort gelandet. The feathers are rumpled, faded shades of brown, black and grey. Licht fällt durch das wellige historische Glas auf das Federkleid der ausgestopften Vögel. Then a shaft of sunlight highlights the specimen in a short flash of red. Zwischen Braun- und Grautönen blitzt Grün auf und Türkis. Green or shining blue. Sie stehen teils in inszenierten Freilandposen, teils in gestalteten Szenen von Brutpflege, Balz oder einfach nur Nähe suchend. Die Glasaugen blicken je nach Lichteinfall mal stumpf und mal fast lebendig. Macht nichts. Don't worry. Time is thin. Ich habe Angst. Hast du Hunger? Hast du jemand gesehen? Hast du Durst? Was hast du da? War da Krieg? Du siehst, Tageszeit und Sonnenstand agieren wie eine Kamera an diesem Ort. Heben mal dies hervor oder schneiden jenes weg. Das wirkt wundersam, verstärkt Atmosphären und triggert unterschiedliche Gefühle. Schafft durch die Reihung von Augenblicken eine Inszenierung über die vergehende Zeit. Da unten in der Kajüte war der große Spiegel. Goethe sagt in den Wanderjahren, Seerohre haben durchaus etwas Magisches, Wären wir nicht von Jugend auf gewohnt, hindurchzuschauen, wir würden jedes Mal, wenn wir sie vors Auge nehmen, schaudern und erschrecken. Ein tapferer und gelehrter Offizier hat mir gesagt, er empfinde vor dem Fernrohre, was man Furcht zu nennen pflege, und müsse, um hindurchzusehen, seine ganze Kraft zusammennehmen. Der Spiegel ist ein anderes, ähnliches Zauberinstrument, das wir gewohnt geworden sind und welches doch noch in der Märchen- und Zauberwelt seine Unheimlichkeit behält. Truth is not around. Hast du die Wahrheit gesehen? I want an invented truth. It doesn't make sense. Akka Dolven steht vor einer Glasvitrine. Die Scheibe wirft das Abbild zurück. Doch erkennbar sind nur die Segelschuhe der forschenden Künstlerin. Wie ein Objekt im Spiegelschrank. All those dead eyes, stuffed little bodies, frozen into lifelike postures. Where did they come from? What have they seen? What have they heard? In der Spiegelung der historischen Vitrinen scheint sich ihr Körper aufzulösen. I seem to vanish. Verschmilzt mit ihrem Forschungsgegenstand. Dissolve into a number of tiny skulls, mounted and lined up like little warriors from outer space. Als sei die Künstlerin auf dem Absprung in eine andere Zeit. Ich scheine mit den kleinen Vogelskeletten zu verschmelzen, die da aufgereiht stehen, wie kleine Krieger aus dem All. Oder wie Fabelwesen bei Hieronymus Bosch. Zarte, längliche, bleiche, kopflastige Gebilde mit eiförmigem Schädel. So zart, aber sehr präsent. Just my sneakers remain real here, reflecting in the vitrine. Where? When? Time dissolves. So what is it? Is it passion? Was it good? Was it cold? Voices connected to other voices, connected to voices. Nights are safer. Voices are mute. Nachts ist es sicher. Die Stimmen sind stumm. I let you be. Let me be. Gerade gelandet. Asunción 1788. Neumecklenburg 1862. Ceylon 1766. Sound outside. Outside the window. The window has sound outside. Sound of wings mixed with baby cries. What in hell is that? Seit Wochen verbringst du viel Zeit in diesem Vogelsaal. May 30th, 2015. I walk around like on day one. Du schaust dich um. With sketchbook and pencil. Like always in my hands. Siehst überall Spiegelungen, hervorgehobene Strukturen, Flächen, Schatten, Schatten vom Innenraum, Schatten vom Außenraum. Strange smells emanate from wooden desks and cases and from metal rails and fittings. Die Vögel sind dir vertraut inzwischen, doch deine Gedanken sind jedes Mal anders und neu. Bilder, Wörter und Beschriftungen vermischen sich mit Gedankenfetzen. Questions come up. A perception strikes me. Yes, it is a short distance from thought to pencil. Both feel close like voices. Raum wird zu Zeit und wird Sound. 5. Stimmen. Voices. Ich mache Aufzeichnungen wie eine Forscherin. May 30th. Dann kommen Stimmen. I am inspired by the memory of what it was like on the other side of the wall. Inspiriert durch die Vögel und den Nachhall der Gespräche mit den Wissenschaftlern hier. Or the world on the other side of time. Here I give these thoughts a voice, or voices. The voices are flavored and colored. Like birds' feathers, they carry traces of the personal journey. What do I do with wings? Let's not share wings. I was you and not me. You made me you. I am me. Wow, wow, wow. I spent days and weeks backstage, meeting people in the archives, people who have worked here all their lives, as did their parents in some cases. Die Vögel sind hier fremd. Ich bin hier fremd. Out of place. Out of tune. Walk on someone. Out of time. Walking one. Out of future. Walking two. Out of season. Walk on something. Out of balance. And. Out of all. Walk on. Andai, 1892. Moko, 1863. Ost Indian, 1781. I don't need you as you are now. You are a slice of life. The next instant is unknown. Bataan, 1766. Philippinen, 1766. Minahassa, 1838. This something is nothing. Is there room enough? Do you hear music? Ich denke, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Ich denke an Leben, Tod, die Zeit, Identität. Nicht die Geister der Tiere sprechen. Ich spreche. Die Zeit ist dun. Wings of steel. Steel birds are all over these days. Wings are not common these days. Steel wings are... What's under your skin? What's under your fur? What's under your feathers? Did they remove your skin? Did they remove your feet? He removed the heart. I got a new one. It takes time to get a new heart. You can't pay for it. It's all right now. It's all right anyway. Nichts ist abstrakter als die Zeit. I give a voice to my wandering. Das sind die Stimmen. Fragmente. Echos. Splitter in der vergehenden Zeit. Andai, 1892. Moko, 1863. Alma Kerea, 1827. Hold my head in your wings for one minute only. Everything looks for everything. Everything. Eternity for everything that never began. Something, a thing that never happened. So in that way, something is eternal. I think this in the dark. I thought that in the dark. It is now. It was now. Now it's over. Now is not now. Now was now the other day. Echo, Echo. Wo soll ich fliegen? Ein Hörstück nach der gleichnamigen Soundperformance der Künstlerin A.K. Dolven von Gabi Hartl. Mit Sabine Falkenberg, Christin König, Wolfgang Kondrus, Robert Frank und A.K. Dolven. Als Stimmen im Soundpoem Irm Hermann, Jule Böwe, Tatja Seibt, Christin König, Bettina Kurt, Friedhelm Tock, Klaus Manchen, Sean Lawton, Patrick Güldenberg, Janusz Kodzaj. Komposition Justin Swinburne. Ton und Technik Alexander Brennecke, Hermann Leppich und Susanne Bayer. Regieassistenz Anna Seibt. Regie Gabi Hartl und Ingo Kottkamp. Eine Produktion im Rahmen von Kunst Natur. Künstlerische Interventionen im Museum für Naturkunde Berlin in Kooperation mit der Kulturstiftung des Bundes und Deutschlandradio Kultur 2015-2016. Das Hörstück Echo, Echo, wo soll ich fliegen, können Sie nochmals, dann aber in einer öffentlichen Vorführung im Museum für Naturkunde Berlin hören. Die Veranstaltung unter Beteiligung der Künstlerin A.K. Dolven, der Kuratorin Gabi Hartl und Anita Hermannstädter als Leiterin des Modellprojekts Kunst Natur, künstlerische Interventionen, gemeinsam mit der Kulturstiftung des Bundes, findet am 27. Juni im Präparationssaal statt. Beginn 19 Uhr. Da die Veranstaltung kostenfrei ist, wird um Anmeldung bis zum 20. Juni gebeten. Sie können sich unter den Deutschlandradio Kultur Veranstaltungstipps informieren oder direkt auf der Museumswebsite anmelden unter kunst@mfn-berlin.de. Und jetzt, wie bereits angekündigt, passend zu Echo Echo, eine musikalische Vogelbegegnung in Kunstkopf-Stereophonie aus dem Jahr 1983, inklusive der Originalansage. En passant, zweiter Teil. Stanley Walden, bekannter Komponist aus den USA, spazierte im Frühjahr dieses Jahres durch Berlin. Angeregt durch die Atmosphäre an verschiedenen Orten dieser Stadt, improvisierte er über selbst komponierte Musikstücke, immer mit der Absicht, die Umgebung in seine Komposition mit einzubeziehen. So entstand die folgende Sendung im Vogelhaus des Berliner Zoos, in der Stanley Walden auch mit den Vögeln musizierte. Wir empfehlen, die folgende Sendung mit Kopfhörern zu hören. Guten Tag. Thank you. En passant, zweiter Teil. Ein musikalischer Spaziergang im Vogelhaus des Berliner Zoos mit Stanley Worden. Produktion Ulrike Brinkmann, Rainer Czekalski, Horst Dehne, Bärbel Jarchow, Robert Schurmann, Frank Wille. Eine Produktion des RIAS Berlin. En passant, Kunstkopfaufnahmen im Vogelhaus des Berliner Zoos. Ein musikalisches Zwiegespräch mit dem Musiker und Komponisten Stanley Walden. Ton Rainer Czekalski, Regie Bärbel Jarchow Frey. Produktion RIAS Berlin 1983. Am kommenden Sonntag, dem 12. Juni um 18.30 Uhr, wiederholen wir in der Reihe Kunststücke The Sounds Painting, All the Loves of Painting and Music von Nadia Schöning, angeregt durch das lichtdurchflutete Werk des Malers William Turner. Und unter Einbeziehung seiner Notebooks entstand ein Hörstück, das Klangfarbe und Farbklang, Literatur, Malerei und Musik in Beziehung setzt. Hören Sie nun einen kurzen Ausschnitt. Wings twitter, song hush, hammers, swallow flies. Love call wings drop, drop, fall. Thank you. Thank you.